Die Rezeption slawischer Geschichte im 19. Jahrhundert. Io credo che noi possiamo basarci anche questa volta sulla breve Zusammenfassung che il professor Bockmann ci ha fornito. In più credo che la sua conferenza sarà anche aiutata dai testi che egli ha appena, che stiamo distribuendo, e che quindi senza dubbio saranno un... Poi alla fine cercheremo eventualmente, anche se necessario, di dare un ulteriore riassunto di quello che è stato detto. Prego, professor Bockmann. Meine Damen und Herren, ich muss mich auch entschuldigen, dass ich zu Ihnen auf Deutsch spreche. Ich kann es nur begründen mit einem Satz aus dem Römer Arthur. Ich werde möglichst langsam sprechen. Eine der Sprachen, die brauchen Sie nicht. Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert war in hohem, ja über hohem Maße mittelalterliche Geschichte. Und hier bei der mittelalterlichen Geschichte wiederum wurden nicht alle Jahrhunderte gleichmäßig geliebt. Geliebt wurde vor allem die sogenannte Kaiserzeit, die Jahrhunderte also zwischen dem Ende der Karolingerherrschaft und dem Ende der Stauferdynastie. Und in dieser Kaiserzeit war die Stauferzeit die bevorzugte Periode. Und am Ende galt als der Höhepunkt der Stauferzeit und als das eigentliche Thema dieser Jahrzehnte das Verhältnis Kaiser Friedrich Barbarossas zu Herzog Heinrich dem Löwen. Das hat vielfältige Gründe. Die späteren Jahrhunderte, die Zeit zwischen dem Ende der Staufer und der Reformation, also das, was wir das spätere Mittelalter nennen, diese Zeit wurde wenig geschätzt, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Der erste Grund ist gewiss das Interesse der Historiker und ihrer Leser an vergangener nationaler Größe und vor allem an nationaler Einheit. Das späte Mittelalter war in solcher Betrachtung die Zeit des extremen Partikularismus. Zweitens war die neue Zuwendung zum Mittelalter im 19. Jahrhundert nicht zuletzt eine methodische Erneuerung. Sie bedeutete ein Ausgreifen auf bisher vernachlässigte Quellenbestände. Und wo die Quellen, die man benutzte, schon vorher bekannt geworden waren, da lernte man sie nun textkritisch zu stützen. Der stürmische Aufbruch zu einer besseren Methodik, wie er das 19. Jahrhundert kennzeichnete, brauchte jedoch viel Zeit. Man konnte sich nicht allen Jahrhunderten gleichzeitig zuwenden und man konnte schwerlich daran denken, sich auf die Jahrhunderte mit der ganz reichen Überlieferung zu konzentrieren. Das spätere Mittelalter war in dieser Perspektive nicht so sehr, nicht nur die Periode des Partikularismus, sondern auch die Periode der unübersehbar großen Quellenmassen. Und es kam schließlich hinzu, dass eine genetische Betrachtungsweise die Bevorzugung der früheren vor den späteren Jahrhunderten nahelegte. Die Bevorzugung der Kaiserzeit vor anderen Perioden des Mittelalters hat also eine ganze Reihe von Gründen. Man darf sie nicht nur mit der Sehnsucht nach früheren Stadien eines vermeintlichen Nationalstaates, eines vermeintlich einheitlichen Staates erklären. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht die Gewaltsamkeit und den Traditionsbruch übersehen, dem die nun so prononcierte Bevorzugung des hohen Mittelalters bedeutete. Diese Bevorzugung stellte einen Kontinuitätsbruch dar. Das Mittelalter, wie man es bisher gekannt hatte, war doch wohl ein Kontinuum gewesen. Nun wurden gewissermaßen 2,5 Jahrhunderte, die Zeit von 1250 bis 1500, weitgehend ausgeblendet. Soweit das Mittelalter bisher präsent gewesen war, war seine Kenntnis, so könnte man vielleicht sagen, auf natürliche Weise strukturiert gewesen. Die späteren Jahrhunderte waren bekannter als die früheren. Das änderte sich nun gründlich, aber nicht auf allen Gebieten zugleich. So kam es zu Überschneidungen. Wenn man mittelalterliche Geschichte mit Worten beschrieb, so zielte man auf die Kaiserzeit. Wenn man mittelalterliche Geschichte aber imaginierte, wenn man sie in Bildern malte oder auf dem Theater darstellte, so hatte man es immer noch mit dem späteren Mittelalter oder mit dem 16. Jahrhundert zu tun. Die Historienmalerei zeigt das in aller Deutlichkeit und die Aufführungen von Geschichtsdramen haben es damals ebenfalls erwiesen. Barbarossa und seine Zeitgenossen präsentierten sich nicht im Kostüm ihrer eigenen Zeit, sondern in dem des 15. oder 16. Jahrhunderts, in Plattenpanzern der Maximilianzeit oder in burgundischer Hoftracht. Das könnte als ein nur marginales Problem erscheinen, aber ich denke doch, dass es das nicht ist. Wenn wir nach Vergangenheitsvorstellungen des 19. Jahrhunderts im Allgemeineren fragen, dann muss uns auch die Historienmalerei interessieren. Wie Raumer Geschichte geschrieben hat, das können wir lesen. Aber wie er und wie vor allen Dingen seine Leser sich Geschichte vorgestellt haben, das können wir nur den gleichzeitigen Historienbildern entnehmen. Auf dem kleinen Papier, das Ihnen leider nicht allen vorliegt, haben Sie auf der dritten Seite ein Beispiel. Das ist dieses hier. Es ist leider die Überschrift nicht drauf. Ich muss es ergänzen. Es handelt sich hier um ein Ölgemälde aus dem Jahre 1825 von zwei Brüdern Riepenhausen gemalt. Übrigens aus Göttingen, aber das ist egal. Die beiden Brüder Riepenhausen gehören zu den Deutschen, den sogenannten Deutsch-Römern. Das Bild ist in Rom gemalt und es stellt dar jene Szene im Juni 1155, als kurz nach der Kaiserkrönung in Rom eine Straßenschlacht entsteht und, wie Otto von Freising schreibt, vor allen Dingen Heinrich der Löwe, den Barbarossa hier nun aus der Gefahr bringt. Das ist dargestellt, topografisch um eine gewisse Präzision bemüht. Sie haben hier Alt St. Peter, hier die Engelsburg. Und was mich nun interessiert und was Sie hier auf dieser schlechten Kopie nicht besonders gut sehen können, ist wie gesagt die Kostümfrage. Wenn Sie genau hingucken, stellen Sie fest, es sind eigentlich alles antikisierende Kostüme, antikisierende Panzer. Sie sehen das besonders deutlich an dem Feldzeichen. Sowas hat es im Mittelalter nie gegeben. Es gibt dann im Übrigen, wenn man genau hinguckt, auch diese rührenden Italianismen des frühen 19. Jahrhunderts, etwa die Römerin, die hier etwas auf dem Kopf trägt, das kommt auf jedem Bild vor und so wird das auch in diese Schlacht hier hineingetan. Und was eben die spätmittelalterliche Kleidung angeht, so sehen Sie das vor allen Dingen an der Bekleidung der Männer. Sie haben alle eine Art Strumpfhose an, die aus der Hoftracht des späten Mittelalters kommt, aber als Uniform im Kriege außerordentlich unpraktisch ist. Das hilft aber nicht, Sie haben das alle an. Nicht ganz untypisch für die Historienmalerei ist auch dieser Knabe mit den rollenden Augen, der Barbarossas Pferd hier hält. Der wird uns gleich noch einmal begegnen. Mit der Hinwendung zur Kaiserzeit hat also, so würde man heute wohl sagen, ein Paradigmenwechsel stattgefunden und man kann diesen Wechsel auch gut erklären. Nicht ebenso leicht lässt sich nun verstehen, warum innerhalb dieser Kaiserzeit gerade die Periode der Staufer bevorzugt worden ist. Vielleicht müsste man sogar fragen, ob das denn wirklich der Fall gewesen ist. Man muss fragen, woran erkennt man denn, dass damals wirklich die Stauferzeit viel stärker interessiert hat als die anderen Jahrhunderte. Man muss so fragen, denke ich, weil man ja das Gegenteil mit einem gewissen Recht erwarten könnte. Sollte man nicht vermuten, dass die Zeit der ottonischen und salischen Könige damals bevorzugt wurde, die Zeit vor dem Investiturstreit, und das heißt ja eben doch jene Jahrzehnte, in denen die deutschen Könige und römischen Kaiser mächtiger als jemals zuvor gewesen sind. Musste, so muss man fragen, nicht gerade diese Zeit vielmehr im Sinne der Geschichtsfreunde des 19. Jahrhunderts sein als die Stauferzeit? Mir scheint, dass man das in der Tat erwarten könnte und so muss man fragen, wie gut sich denn die geläufige Meinung, dass innerhalb der Kaiserzeit die Stauferzeit bevorzugt wurde, belegen lässt. Mir scheint nun, dass sich die Belege leicht finden lassen. Es gibt kein ottonisches oder salisches Pendant zu jener weit verbreiteten Geschichte der Hohen Staufen von Raumer, die gestern Professor Fleckenstein schon vorgestellt hat. Und es gibt auch nur wenige Gegenstücke aus ottonischer oder saalischer Zeit zu den Staufer-Dramen und zu den Historienbildern über die staufische Geschichte, die nun entstanden. Man könnte natürlich auch fragen, ob das ein Zufall war, ob es eben einfach daran lag, ähnlich wie Professor Else gestern gesagt hat, dass Raumer eben die Stauferzeit und keine andere Periode beschrieben hat. Das hat allerdings eine ganz große Rolle gespielt, denn die folgende Malerei und die folgenden Dramen haben fast ausschließlich aus Raumer geschöpft. Doch hätte, wenn das Ganze ein Zufall gewesen wäre, dieser Zufall doch wohl im Laufe der Zeit seine Kraft verlieren müssen. Spätestens in dem Augenblick, wo die Darstellung Raumers durch ein anderes, ebenso weit verbreitetes Buch ersetzt wurde, musste die Wirkung des Raumerschen Buches nachlassen. Das Buch, das Raumers Geschichte ersetzte, gestern ist es ebenfalls schon genannt worden, begann 1855 zu erscheinen. Sein Autor war Wilhelm Giesebrecht. Und sein Gegenstand war nicht nur die Geschichte der Stauferzeit, sondern eben die Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Und da dieses Buch nicht vollendet wurde, Giesebrecht ist über den Tod Barbarossas nicht hinausgekommen, handelt sein Buch ganz überwiegend von der früheren Kaiserzeit. Obwohl dieses Buch im gebildeten Bürgertum nicht weniger gelesen wurde als das berühmteste Geschichtsbuch der Zeit, also Mommsens Römische Geschichte, hat dieses Buch, Giesebrechts Geschichte der Kaiserzeit, die Bevorzugung der Stauferzeit doch offensichtlich nicht beendet. Die Maler und Dramatiker haben jetzt keineswegs etwa begonnen, die von Giesebrecht so ausführlich dargestellte ottonische und saalische Geschichte zu malen oder aufs Theater zu bringen. Ich versuche meine Feststellung von der überdurchschnittlichen Bevorzugung der Stauferzeit noch durch zwei kurze Beobachtungen abzustützen. Die eine ist identisch mit der Überschrift, die sich auf der Zusammenfassung meines Vortrages findet. Welfen, Guelfen oder Ghibellinen, Italien oder Ostpolitik. Diese Stichworte bezeichnen die historische Kontroverse, welche die Gebildeten und Gelehrten des 19. Jahrhunderts wie keine andere beschäftigt hat. Wir haben es hier mit einem Gegenstand und wir haben es aber hier mit einem Gegenstand der staufischen Geschichte zu tun, obwohl doch die Alternative, die man hier so dringend diskutierte, die Alternative zwischen Italien und Ostpolitik, obwohl diese Alternative doch auch eine Alternative der ottonischen und saalischen Zeit gewesen wäre und sich daran hätte diskutieren lassen. Man hat das nicht getan, man hat es vorzugsweise an der Staucherzeit diskutiert und dies ist ein deutliches Zeichen, glaube ich, für die Richtigkeit meiner Beobachtung. Und dann eine Zahl: von 1800 bis zum Jahre 1945 erschienen 80 Dramen und Romane, deren Held der letzte Staufer, also Konradin, war, und diese Zahl ist keineswegs vollständig. Etwas auch nur annähernd Ähnliches gibt es für die ottonisch-saalische Zeit nicht. Freilich, wie hätte das auch der Fall sein können, da ja nun kein Ottone oder Salier auf dem Schafott geendet ist. Oder, anders gefragt, und zwar im Hinblick auf den doch wohl wirkungsvollsten Aspekt des Konradin-Dramas für das 19. Jahrhundert gefragt, es gab eben keinen früheren deutschen Königssohn, der in Italien einem französischen Monarchen zum Opfer fiel. Mit Konradin hatten in dieser Geschichte die Deutschen offensichtlich die Welschen insgesamt gegen sich. Damit wäre ich nun bei der Frage angelangt, wie das doch wohl unbestreitbare Phänomen, dass die mittelalterliche Geschichte im Deutschlands im 19. Jahrhundert in überproportionalem Maße Geschichte der Staufer war, der Geschichte des Kampfes der Ghibellinen gegen die Welfen dann auch, wie dieses Phänomen erklärt werden kann. Eine solche Erklärung lässt sich, so denke ich, nur in einem Vortrag nur ansatzweise geben, zumal dann, wenn man nicht so abstrakt sprechen will, wie ich das bisher getan habe und jetzt nicht weiter tun möchte. Ich möchte nun etwas anschaulicher werden und in ein paar Beispielen zeigen, wie sich denn im 19. Jahrhundert die deutsche Geschichte im Zeitalter der Staufer und wie hier insbesondere der Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen im Einzelnen ausgenommen hat. Ich möchte Ihnen einige Beispiele vorführen und diese Beispiele zugleich im Sinne unseres Generalthemas zu interpretieren versuchen. Ich beginne mit dem Gedicht von Friedrich Rückert über den im Berge Kyffhäuser in der Mitte Deutschlands schlafenden Kaiser, das im Jahre 1817 veröffentlicht wurde und gewissermaßen das Fundament jenes Mythos wurde, dessen Hauptgestalt Barbarossa war, jenes Mythos, in dem die zweite Rolle alsbald Heinrich der Löwe spielen sollte. Es gibt wohl kein Gedicht in der deutschen Literatur, von dem so beträchtliche außerliterarische Wirkungen ausgegangen ist. Wie ist das zu erklären? Zunächst, indem man das Gedicht vorliest, und das will ich auch ganz kurz tun, die ersten Strophen, zumal ich nebenbei bemerkt finde, dass das auch eigentlich ein ganz schönes Gedicht ist. Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich, im unterirdischen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt, er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Die nächsten drei Verse können wir überspringen. Nun der Schluss. Er spricht im Schlaf, der Kaiser nämlich, zum Knaben, zu jenem kleinen Knaben, der ihn begleitet und den Sie aus dem Bild schon kennen, das Sie eben gesehen haben. Er spricht im Schlaf zum Knaben, geh hin vors Schloss, o Zwerg, und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg. Und wenn die alten Raben, mit denen nun etwas germanische Mythologie in die ganze Geschichte hineinkam, was sicherlich zur Wirkung des Gedichts noch beigetragen hat. Und wenn die alten Raben noch fliegen immerdar, so muss ich auch noch schlafen, verzaubert 100 Jahr. Der Verfasser dieses Gedichts, meine Damen und Herren, im Hauptberuf übrigens ein Kollege, ein Gelehrter, er war Professor für Orientalistik. Der Verfasser hatte anscheinend jenen eingängigen Ton getroffen, von dem man damals glaubte, dass er die vermeintlichen Volkslieder, die ja der Begriff ist ja damals erfunden worden, charakterisieren müsse. Und der einfache Inhalt des Gedichts, ein guter Kaiser der Vergangenheit, verheißt dem Volk nun in märchenhafter Verkleidung eine bessere Zukunft. Dieser einfache Inhalt entsprach nicht weniger genau dem, was für jene Texte charakteristisch war, in denen man damals Volkssagen erkannte. Die Leistung des Verfassers besteht, so könnte man vielleicht sagen, erstens im Durchstoßen zu einer abgebrochenen Tradition und zweitens in einer entschlossenen Reduktion dessen, was ihm die Tradition bot. Der Abbruch der Tradition war durch die Aufklärung verschuldet. Damals hatte auch die Überlieferung der Barbarossa-Erzählungen aufgehört. Damals waren diese Erzählungen in den Geruch von lächerlichen und altmodischen Geschichten gekommen. Die Reduktion der in diesen Geschichten überlieferten Motive aber besteht in der Abschneidung des eschatologischen Kerns dieser Erzählungen oder, anders gesagt, in ihrer Säkularisierung. Aus einem Endzeitmythos wurde ein nationaler Mythos. Was der Verfasser des Gedichts unterdrückt hat, das wird in der fast gleichzeitigen Version der Geschichte, die die Brüder Grimm in ihre deutschen Sagen aufgenommen haben, gerade noch sichtbar. Das ist der zweite Text auf dem ersten Blatt. Ich lese nur den Anfang vor, also die Sammlung der Brüder Grimm, die auch die Barbarossa-Sage aufnehmen. Es heißt hier, von diesem Kaiser, also Barbarossa, gehen viele Sagen im Schwange. Er soll noch nicht tot sein, sondern bis zum jüngsten Tage leben, auch kein rechter Kaiser nach ihm mehr aufgekommen. Also nach ihm hat es keinen richtigen Kaiser mehr gegeben. Bis dahin sitzt er verhohlen, versteckt, in dem Berg Kyffhausen, und wann er hervorkommt, wird er seinen Schild hängen an einen dürren Baum, Davon wird der Baum grünen und eine bessere Zeit werden. Der Kaiser wird also einstmals seinen Schild an einen dürren Baum hängen. Verständlich ist dies in dem Kontext bei den Brüdern Grimm freilich nicht, aber es braucht es auch nicht zu sein, denn der geheimnisvolle Reiz dieser vermeintlich anonymen Volkserzählungen wurde ja nicht zuletzt durch sogenannte blinde Motive erreicht. In Wirklichkeit aber ist dieser grüne Baum keineswegs ein blindes Motiv, sondern nur der letzte Rest jener auf die Endzeit zielenden Vorstellungen, die bereits in den literarischen Kämpfen zwischen Friedrich II. Und seinen Gegnern eine Rolle spielten und nach dem Tode des Kaisers noch wichtiger wurden. Dieser dürre Baum bezeichnet nicht, wie man bei den Brüdern Grimm lesen kann, eine bessere Zeit, sondern das Ende aller Zeiten. Dann würde, so hieß es ursprünglich, dieser Kaiser, der gar nicht gestorben sei, sein Heer ins heilige Land führen, seinen Schild an einem dürren Baum aufhängen und seine Kaiserkrone in Jerusalem niederlegen. Ich kann nun hier nicht darüber sprechen, was in diesen Erzählungen an Motiven zusammengeflossen ist und wie diese Erzählungen, das hat vor allem Ernst Kantorowitsch gezeigt, mit der politischen Propaganda Friedrichs II. Selbst zusammenhängen. Ich kann auch nicht von den Umständen sprechen, unter denen diese Erzählungen, Sie haben es bemerkt, ja das Subjekt gewechselt haben und an die Stelle Friedrichs II. Barbarossa getreten ist. In unserem Zusammenhang muss nur deutlich werden, dass Friedrich Rückert, der Dichter, dem 19. Jahrhundert nur einen kleinen Rest der Friedrich-Sage überliefert hat, aber genau jenen Rest, der es erlaubte, aus einer eschatologischen Figur, aus einer Gestalt der Heilsgeschichte, einen Kaiser für die deutsche Nation zu machen, einen Kaiser nicht für die Endzeit, sondern bloß, um die Brüder Grimm noch einmal zu zitieren, für eine bessere Zeit, aber nicht für alle Menschen, auch nicht für alle Christen, sondern exklusiv für die Deutschen, einen Kaiser für das Zweite Reich, das dann aber, ich erinnere an die Diskussion gestern auf dem Vortrag von Herrn Dann, wie ich meine, eben doch ein deutscher Nationalstaat wurde. Allein hätte das Gedicht Rückerts diese großen Wirkungen natürlich nicht haben können. Allein mit einem mageren Sagenmotiv hätte sich das Jahrhundert der erneuernden Geschichte nicht zufrieden geben können. Aber das war auch gar nicht nötig, denn, wie Sie ja wissen seit gestern schon, 6 Jahre nach diesem Gedicht, 1823, erschien der zweite Band von Friedrich von Raumers Geschichte der Hohenstaufen mit der ausführlichen Darstellung Barbarossas. Diese ausführliche und auf gründlicher Quellenkenntnis beruhende Darstellung brauche ich nun, da sie gestern von Herrn Fleckenstein schon vorgestellt worden ist, im Ganzen nicht noch einmal zu charakterisieren. Ich möchte etwas anderes tun und an einigen Beispielen im Einzelnen zu beobachten versuchen, wie Friedrich von Raumer arbeitet, was für einen Barbarossa er zustande bringt und wie geeignet oder wie ungeeignet diese von ihm beschriebene Barbarossa-Gestalt für einen nationalhistorischen Mythos sein konnte. Ich wähle dafür die Erzählung Raumers von den Anfängen Barbarossas. Raumer schildert zunächst die Person des neuen Königs. Er beschreibt einen ebenso klugen wie tapferen Fürsten, einen Mann, dessen Qualitäten so außerordentlich waren, dass sich ihm kein anderer Prätendent entgegenstellen konnte. Und so erscheint es ganz konsequent, dass sich alle geistlichen und weltlichen Fürsten versammelten und Barbarossa einstimmig zum König wählten. Und auch bei der Krönung in Aachen herrschte allgemeine Freude. Ich lese jetzt die wenigen Zeilen noch einmal vor. Sie finden das immer noch auf der ersten Seite oben. Raumer also, einem solchen Manne, schreibt er, konnte sich kein anderer Thronbewerber gegenüberstellen, weder der jüngere, in mancher Hinsicht bedrängte Heinrich der Löwe, noch ein österreichischer Babenberger, noch einer der übrigen Fürsten. Und dann überspringe ich die nächsten 5 Zeilen und lese weiter mit dem neuen Absatz. Schon am 17. Tage nach dem Tode Konrads, also des früheren Königs, am 5. März 1152 versammelten sich alle geistlichen und weltlichen Fürsten des Reiches in Frankfurt am Main, und erwählten den Herzog Friedrich von Schwaben um seiner Abkunft und persönlichen Würdigkeit willen einstimmig zum König. Das in großer Zahl aus allen Gegenden versammelte Volk und einige zufällig angegenwärtige italienische Mannen, am Rande möchte ich Sie auf die Anmerkung 3 hinweisen, wo er dieses für ihn etwas anstößige Phänomen verfassungsgeschichtlich wegzuinterpretieren versucht. Also, sie stimmten alle laut und freudig dieser Wahl bei. 5 Tage nachher erfolgte in Aachen die feierliche Krönung durch den Erzbischof Arnold von Köln. In diesen Augenblicken allgemeiner Freude hoffte ein, wegen schwerer Vergehen von Friedrich verstoßener Diener Gnade zu finden und warf sich mitten in der Kirche vor ihm nieder. Aber der König sprach mit Ernst: Ich entfernte dich nicht aus Hass, sondern der Gerechtigkeit gemäß. Deshalb ist kein Grund zum Widerrufe vorhanden. Und nun eine Interpretation, die ich für sehr wichtig halte. Es mochte, so schreibt Raumer, Friedrich den Glauben hegen, dass die Milde des Privatmannes, selbst durch Schwäche herbeigeführt, nicht Übeles von Bedeutung zu erzeugen vermöge. Unzeitige Nachgiebigkeit der Herrscher dagegen, unmerklich die Ordnung des ganzen Staates zu allgemeinem Verderben auflöse. Dieses Bild eines fast zwangsläufigen Herganges mit einer allgemeinen Harmonie und einem höheren Sinn, der dieser Königswahl von Anfang an anhaftete, dieses Bild geht bereits bekanntlich auf den Onkel des Kaisers, auf Otto von Freising, den berühmten Geschichtsschreiber, und damit auf die unmittelbare Umgebung Barbarossas selbst zurück. Es wäre ungerecht, wenn man Raumer etwa vorwürfe, dass er das nicht gesehen hat. Nicht nur er, sondern auch spätere Historiker, Repräsentanten des trockensten Positivismus, haben die Anfänge Barbarossas fast ebenso dargestellt wie Otto von Freising und Friedrich von Raumer. Erst in unseren Jahren wird sichtbar, dass die Wahl Barbarossas eine sehr schwierige Sache und keineswegs ein damals von allen erwünschtes Ereignis war. Das konnte Raumer nun gewiss nicht sichtbar machen. Aber es geht ja gar nicht darum, nun Raumer Gerechtigkeit widerfahren zu lassen oder nicht. Es soll vielmehr nur erkennbar werden, wie Raumer die Quellen benutzt hat und wie er zweitens seine allgemeinen Kenntnisse von der Stauferzeit sowie auch drittens unbewusst Vorstellungen von den politischen Möglichkeiten seiner Gegenwart mit dem verbunden hat, was er aus den Quellen herauszog und wie auf diese Weise eine Barbarossa-Figur zustande kam, an der die Maler und die Dramatiker gar nicht viel ändern mussten, wenn sie sie malen oder aufs Theater bringen wollten. Was ergibt also eine möglichst genaue Raumer-Lektüre für diese Frage? Diese Lektüre zeigt, dass Raumer noch nicht wusste, dass die Königswähler 1152 nicht fest abgegrenzt waren, dass auch nicht alle, die für wahlberechtigt galten, mitwählen mussten, dass es also nicht so etwas wie ein Quorum gab, dass man keine Möglichkeit hatte, die Stimmfähigkeit der Wahlversammlung festzustellen. Das alles hat Otto von Freising selbstverständlich gewusst, beziehungsweise stillschweigend vorausgesetzt, und so hat er sich auch dann etwas vorsichtiger ausgedrückt, als man das bei Raumer findet. Otto von Freising sagt nämlich keineswegs, dass Barbarossa von allen Fürsten gewählt worden sei. Er sagt vielmehr, er sei von allen gewählt worden, die anwesend waren, und das konnte heißen, dass viele fehlten, und so ist es offensichtlich auch gewesen. Noch fragwürdiger aber ist die allgemeine Freude in Aachen, von der Raumer spricht, denn bei der Krönung muss die Zahl der Anwesenden noch sehr viel kleiner gewesen sein als bei der Wahl, und auch das verschweigt Otto von Freising nicht. Er sagt nämlich, dass Barbarossa nach der Wahl die meisten Anwesenden entlassen und sich nur mit wenigen, die dazu geeignet waren, auf das Schiff begab, das ihn und seine Begleitung den Main und den Rhein hinunterbrachte, bis die Reisegesellschaft dann auf das Pferd umstieg und nach ungefähr 150 Kilometer Flussfahrt die restlichen ungefähr 100 Kilometer auf dem Landweg zurücklegte. Da wir nun nach Raumer nicht nur die Geschichtsschreiber, sondern auch die Urkunden zu lesen gelernt haben, sind wir in der Lage, den Reiseweg der Könige zu berechnen. Barbarossa war nicht 5, sondern 2,5 oder höchstens 3 Tage von Frankfurt nach Aachen unterwegs, und trotzdem legte er ungefähr 250 Kilometer zurück. Da wir auch die normale Reisegeschwindigkeit des Hofes im Mittelalter kennen, das sind ungefähr 30 Kilometer pro Tag, können wir sagen, dass hier ein ganz beispielloses Tempo erreicht worden ist. Ich kenne keinen zweiten Fall, wo der königliche Hof sich mit solcher Geschwindigkeit durch die Landschaft bewegt hätte. Und dass deshalb die schon erwähnte Mitteilung Ottos von Freising, Barbarossa habe nur die mitgenommen, die dazu geeignet waren, einen guten Sinn gehabt haben muss. Wer alt, gebrechlich oder wenig trainiert war, dem konnte man diese Gewalttour nicht zutrauen. Die Reise des eben gewählten Königs zur Krönung nach Aachen war ein nicht nur mühsames, sondern außerordentlich gefährliches Unternehmen. Die kleine Gruppe konnte diese Strecke nur schaffen, wenn sie auch nachts unterwegs war. Und das war insbesondere auf dem Wasser außerordentlich gefährlich. Denn zu der Route gehörte ja nicht nur die berüchtigte Felsenstrecke, zu der der Berg Lorelei zählt. Man muss sich darüber hinaus daran erinnern, dass damals alle großen Flüsse sehr viel gefährlicher waren als heute, dass Riffe und Felsen, die man im 19. Jahrhundert gesprengt hat, die Schifffahrt behinderten, dass insbesondere im Frühjahr bei Hochwasser, und das Ganze fand im Frühjahr statt, Baumstämme und Äste die kleinen Schiffe bedrohten und das nachts noch mehr als am Tage. Vor allem, so denke ich, diese halsbrecherische Reise von Frankfurt nach Aachen macht deutlich, wie heikel und wie unsicher die Anfänge Barbarossas waren. Nun, eine letzte Beobachtung zur Krönung selbst. Von der Krönung berichtet Raumer, wie Sie gehört haben, nur einen Zwischenfall, den er wiederum Otto von Freising entnimmt. Ein Ministeriale, den Friedrich durch den Entzug seiner Gnade bestraft hatte, warf sich ihm während des Krönungsgottesdienstes zu Füßen, weil er hoffte, dass der nunmehr Gekrönte angesichts der Feierlichkeit des Tages von der Strenge der Justiz, so schreibt Otto von Freising, abweichen und ihn begnadigen würde. Dies aber geschah nicht und Raumer, Sie haben es gehört, lobt Barbarossa deshalb. Er habe wohl, so erwägt Raumer, gemeint, dass ein Privatmann milde sein dürfe, die Nachgiebigkeit des Herrschers dagegen den Staat auflöse. Hier wird, so scheint mir, das Holz, aus welchem nach dem Geschmack des 19. Jahrhunderts die Könige geschnitzt wurden, deutlich sichtbar. Im Mittelalter hatte man offenbar andere Vorstellungen vom Verhalten eines Königs, wie man am besten bei Wipo sieht. Wipo, ein früherer Geschichtsschreiber, berichtet von der Krönung Konrads II. Im Jahre 1024. Er referiert oder fingiert die Krönungspredigt des Erzbischofs von Mainz und der hat, so liest man hier, den damals gekrönten König an die Zeiten erinnert, in denen er, Konrad, die Gnade seines Vorgängers verloren habe und, so fährt der Erzbischof fort, das habe im Plan Gottes gelegen. Gott habe Konrad die Gnade seines Vorgängers verlieren und wieder erlangen lassen, damit er als König jetzt verstehe, sich derer zu erbarmen, die seine eigene Gnade verloren, also eine Lehre, die genau auf das Gegenteil dessen zielt, was Barbarossa tat. Wenn man Wipo weiter folgt, dann hat König Konrad seine Lektion damals nicht nur gelernt, sondern schon vorher beherrscht. Denn als ich ihm, Konrad, damals 1024, bei seinem Einzug in den Krönungsdom ein Bauer, eine Witwe und eine Waise, also zwei Personen miserabilis, mit ihren Anliegen entgegenstellten, da habe er, obwohl die Fürsten ihn zur Eile mahnten, die Bittsteller angehört. Und nicht nur das, Wipo gibt sich alle Mühe, die grundsätzliche Bedeutung dieses Vorganges sichtbar zu machen. Dem König stand, so schreibt er, der Sinn mehr nach Barmherzigkeit als nach Weihe. Die Ordnung des Staates findet Wipo dadurch keineswegs bedroht. Im Gegenteil, er meinte, dass gerade diese Handlung einem glücklichen Regiment den Weg bereitet habe. Die demonstrativ ausgeübte Begnadigung gehörte auch im späteren Mittelalter zu dem, was der König herkömmlicherweise bei festlichen Gelegenheiten tun musste. Barbarossa tat offensichtlich das Gegenteil. Er war in der kurzen Zeit, die dafür zur Verfügung stand, offenbar nicht hinreichend darüber instruiert worden, was ein König zu tun hatte. Der Ministeriale, von dem Otto von Freising erzählt dagegen, wusste genau, was ein eben gewählter König seinem Amt schuldig war. Barbarossa wusste es noch nicht, Und so wurde den anfänglichen Irregularitäten und Unsicherheiten seines Königtums mit diesem sicherlich peinlichen Zwischenfall eine weitere angefügt. Otto von Freising nun wagte diesen Zwischenfall nicht zu verschweigen und er kehrte ihn auch nicht um, er hätte ja das Gegenteil schließlich erzählen können, sondern half sich mit einer Interpretation. Nicht Hass, sondern Gerechtigkeitssinn sei die Ursache für die Weigerung Barbarossas gewesen und gerade das hätten alle gelobt. Man habe den jungen Mann gepriesen, weil er schon die Weisheit des Alters gehabt habe und sich nicht durch seine Erhöhung habe erweichen lassen. Doch wäre, so muss man wohl sagen, gerade das angebracht gewesen. Friedrich von Raumer musste dieser Hintergrund natürlich unbekannt sein. Und so macht er aus der notdürftigen Rettung des Vorfalls durch Otto von Freising eine allgemeine Maxime für herrscherliches Verhalten. Und so figuriert Friedrich Barbarossa in diesem Geschichtswerk von Anfang an als ein Regent, der weit über den Handlungsnormen des Privatmannes liegende abstrakte Staatsnotwendigkeiten verkörpert. Gerade aber damit war er bestens für den Auftritt auf dem Theater des 19. Jahrhunderts präpariert. Das Historiendrama lebt ja davon, dass die Konflikte der Prinzipien, welche wir Historiker der Geschichte durch eine spätere Interpretation sinngebend, Sie haben gestern darauf hingewiesen, abgewinnen. Das Theater lebt davon, dass diese nachträglich herausdestillierten Prinzipien schon als den handelnden Personen bewusst angenommen werden. Die auf der Historienbühne handelnden Personen reden sich gewissermaßen mit Handbuchüberschriften an. Das möchte ich nun an einem Beispiel demonstrieren. Ich wähle dafür ein paar kurze Zeilen, die ich leider nicht auf Ihrem Papier habe, weil sie etwas zusammengestückt sind, aus der Tragödie Kaiser Friedrich Barbarossa, die Christian Dietrich Grabbe 1829, also sehr bald nach Raumer, veröffentlichte. Ein Jahr später folgte ein Drama über Heinrich VI. Diese beiden Dramen wurden erst 1875 aufgeführt, das heißt, sie waren unter den Zeitgenossen nicht gerade ein Erfolg. Trotzdem meine ich, dass die wenigen Zeilen, die ich Ihnen jetzt vorführe, für die Zeit und für die Gattung typisch sind. Der Kern des Dramas über Barbarossa, des grabbischen Dramas, ist der Konflikt zwischen dem Kaiser und Heinrich dem Löwen, der Konflikt zwischen Guelfen und Ghibellinen und damit, so schien es nun, zwischen zwei sich fundamental ausschließenden Prinzipien. Selbstverständlich spitzt sich auch im Drama der Konflikt erst zu, als Heinrich der Löwe sich zu Anfang des Jahres 1176 weigerte, Barbarossa militärisch in Italien zu helfen. Doch bereitet Grabbe diesen Höhepunkt schon bei der Darstellung früherer Ereignisse vor. Von Anfang an lässt er den Leser ahnen, dass Heinrich der Löwe sich an anderen politischen Prinzipien als der Kaiser orientiert. Schon auf den roncalischen Feldern 1158 wird Barbarossa mit seiner Italienpolitik Heinrich dem Löwen unheimlich. Rom erdrücken, so fasst der Herzog die Ziele des Kaisers zusammen. Rom erdrücken heißt den Mond vom Himmel reißen wollen. Demgegenüber zieht es Heinrich den Löwen schon damals an die Ostsee. Dort muss ich herrschen, so sagt er, Fürst des Nordens und dadurch vielleicht Fürst der Welt. Das wäre nun, wie man wohl sagen muss, eine Fehlspekulation gewesen, denn im 12. Jahrhundert ließ sich die Welt nicht von der Ostsee aus regieren. Man fasst ja sozusagen einen leichten Provinzialismus des norddeutschen Dichters. Einstweilen haben solche Spekulationen jedoch für Heinrich den Löwen und Barbarossa keine Folgen auf dieser Bühne. Was hindert den Herzog, sich schon jetzt auf den Norden zu konzentrieren? Nicht etwa die Verwandtschaft, sondern die Freundschaft mit Barbarossa. Diese beiden Fürsten, Barbarossa und Heinrich der Löwe, sind Seelenverwandte, ganz im Sinne des für die Zeit um 1800 so charakteristischen Freundschaftskults. Und so geschieht einstweilen nichts, außer dass der Herzog ahnungsvoll eine Träne vergießt. Das aber versteht der Leser umso besser, als die Freundschaft der beiden Vettern Grabbe zufolge dort entstanden war, wo man um 1800 Deutschland als am schönsten anzusehen begann, also am Rhein. Barbarossa erinnerte sich später an diese schöne Jugend, wo, so schreibt Grabbe, wir zwei Heldenjünglinge uns trafen in des Rheines grünen Gauen und unseren Wert erkennend uns umarmten. Das ist wirklich eine schöne, authentische Szene des deutschen Klassizismus. In seinem zweiten Stauffer-Drama, also in der Tragödie über Heinrich VI., hat Grabbe sich noch etwas detaillierter über diese staufisch-welfische Jugend am Rhein ausgelassen. Und hier treten diese Szenen nun Heinrich dem Löwen bei seinem Tode noch einmal vor Augen. Er sagt: Wie fließt der Rhein so stolz dahin? Wie spiegeln sich Schloss und Stadt in seinen grünen Wellen? Heil Hochheim, heil Johannesberg. Und so geht es weiter. Der sterbende Herzog repetiert gewissermaßen die klassischen Stätten des Rheintourismus und zugleich auch die klassischen Stätten des Rheinweins wie ein alternder Tourist. Und er erinnert sich an das Ganze umso mehr, als ihm in den Sinn kommt, wer ihn und den jungen Friedrich, die beiden Freunde, denn damals begleitet hat. Und Heinrich VI. Weiß, die Erinnerungen des Sterbens auch richtig einzuordnen. Er interpretiert gewissermaßen den alten Löwen und sagt: Er denkt der Rheinfahrt, die er mit meinem Vater und dem hehren Sänger der Nibelungen Ofterdingen einst gemacht. Diese Szene ist nicht nur wegen der Integration der Rheinromantik in die Stauffer-Tragödie von Interesse, wenigstens ebenso apart und außerordentlich typisch ist es, dass der Dichter sich darum bemüht, die politischen und die literarischen Höhepunkte der Vergangenheit zusammenzufügen und auf diese Weise aus Heinrich dem Löwen und Barbarossa gewissermaßen die ersten Hörer des Nibelungen-Epos macht. Ich kehre zu Grabbes Tragödie zurück und skizziere in aller Kürze den Höhepunkt des Dramas, die Weigerung des Löwen Barbarossa in Italien zu unterstützen. Wie begründet der Herzog das? Mit den Pflichten des Reichsfürsten, mit seinem Wunsche, das reiche Goslar zu erhalten, so wie wir das interpretieren. Bei Grabbe sieht die Sache anders aus. Bei Grabbe geht es um jene Prinzipien, die die Leser des Dramas schon kennen. Es geht um Deutschland oder Italien als Raum kaiserlicher Politik und es geht um ein noch allgemeineres und vor allem um ein ideales Ziel. Heinrich der Löwe versucht auf Barbarossa zu gewinnen. Er sagt: Was will für dich die winzige, also die sehr kleine Lombardei bedeuten? In Deutschland selbst liegt Deutschlands Kraft. Barbarossa nun weist Heinrich den Löwen, was er hätte tun können, nicht etwa darauf hin, dass die Lombardei ziemlich groß war. Barbarossa macht etwas anderes. Auch ihm geht es nicht um die Lombardei. Nicht einmal Herrscher Italiens will er sein, sondern Vorfechter von Europa. Und das wiederum soll keine Machtpolitik sein, denn was er eigentlich bekämpft, ist die Anmaßung der Kirche. Und dies wiederum ist nicht etwa ein Kampf zwischen zwei Universalgewalten, sondern ein Kampf um Geistesfreiheit. Grabbe fügt an dieser Stelle in den deutschen Nationaltraum die protestantische Komponente ein. Und er ist nicht der Einzige, der das tut. Wir haben es vorhin schon einmal gehört. Die Diskussion um die mittelalterliche Kaiserpolitik hatte auch sonst einen starken konfessionellen Anteil. In Grabbes Drama freilich ist der Protagonist einer auf Italien zielenden Politik nicht ein Sympathisant des Katholizismus, sondern eine Art Vorläufer Luthers, Kampf um Geistesfreiheit, Barbarossa und noch etwas anderes, nämlich ein Wegbereiter Preußens. Und das nun ist um 1830 wahrhaftig nicht selbstverständlich. Barbarossa ist auch ein Wegbereiter Preußens, denn als Ersatz gegen den nach Norden abziehenden Löwen stellt sich auf der Historienbühne sogleich ein Helfer aus einer anderen Dynastie ein. Ich zitiere ein letztes Mal: Ha, so ruft Barbarossa, ha, du mein Hohenzollern, trittst du jetzt an meines Löwen Stelle. So gewinnt der von Heinrich dem Löwen verlassene Kaiser Zuversicht für eine fernere Zukunft. Nach einem Untergang der Hohenstaufen, so sagt er, würden die Hohenzollern den Kampf weiterführen, vollendend, was mein Haus begann. Ich ahn's, dass andere Friedriche, also Friedrich der Große natürlich, mich einst ersetzen, sei's aus meinem Haus, das wäre Friedrich der Zweite, sei's aus eurem, das wäre Friedrich der Große. Mit dieser Prophezeiung, meine Damen und Herren, habe ich zugleich einen Übergang zu meinen beiden nächsten Beispielen. Sie stammen aus der Feder Heinrich von Sübels und gehören in den berühmten Streit zwischen Ficker und dem preußischen Historiker, zwischen dem Innsbrucker Historiker Ficker und Sübel, dem preußischen Historiker, der aber, als er dies schrieb, Professor in München war, weil er zu den berühmten Nordlichtern gehörte, die Kaiser Maximilian dorthin, König Maximilian, Entschuldigung, dorthin berufen hatte. Sübel hatte schon in seiner Dissertation in Aussicht gestellt, Geschichte cum ira et studio zu schreiben, und das tat er nun in jener Festrede über die neueren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit, die er 1859 zum Geburtstag seines Promotors Maximilians II. In München hielt. Die Ansprache gehört in einen aktuellen politischen Zusammenhang, nämlich in die Diskussion der Frage, ob das deutsche Bundesheer Österreich im Kampf gegen die italienische Nationalbewegung unterstützen solle oder nicht. Die einen wollten diesen militärischen Einsatz, während die anderen es unerträglich gefunden hätten, dass Deutsche, welche die politische Einheit ja ebenso wollten wie die italienischen Gegner Österreichs, gemeinsam mit Österreich den Feind der, wenn sie nun mit Österreich gemeinsame Sache gemacht hätten, dass der Feind sowohl der deutschen wie der italienischen Einheit war. Indessen sollte die mit dieser Rede eröffnete Debatte sehr viel länger dauern, als der aktuelle Anlass erwarten ließ. Sie ist gelegentlich noch in der Mitte unseres Jahrhunderts fortgesetzt worden. Ich möchte nun die Schlussworte der Rede ganz kurz zitieren, weil sie den Streit, der jetzt mit gelehrten Federn, aber auch bald von Politikern und Publizisten ausgefochten wurde, jenen Streit, den auf ihre Weise Grabbes Dramenfiguren geführt hatten, wohl am klarsten bezeichnet. Ich lese jetzt den letzten Absatz auf dem zweiten Blatt links unten vor. Sübel sagt: Wir werden, denke ich, nicht länger über die Frage, die uns beschäftigt, im Zweifel sein. Ist in Wahrheit die nationale Sache auf der Seite des Kaisertums zu suchen, welches die Abstreifung deutscher Beschränktheit zu seinem ersten, die eigene Verwandlung in ein soldatisches Papsttum zu seinem zweiten, eine chimärische Weltunterjochung zu seinem letzten Wort hatte? Das ist ein bisschen kryptisch vielleicht, ich kann das im Einzelnen noch nicht erklären, aber es zielt im Grunde auf Dinge, die wir eben in der Diskussion gehört haben, nämlich auf die Abwehr der Weltanspruchs und der außernationalen Herrschaftsansprüche des Kaisertums. Oder, so schreibt sie, Sübel, liegt die nationale Sache, und das ist nun das Wichtige, nicht vielmehr gerade auf der entgegengesetzten Seite, wo Heinrich I., also der Ottone, und Heinrich der Löwe ihre große Laufbahn begannen, wo die Germanisierung unserer östlichen Lande den vereinten Kräften aller deutschen Stämme gelang. Das ist die Alternative. Und nun zum Schluss kommt der Anlass zur Geltung, die höfische Huldigung an den bayerischen König, denn er sagt, wo Jahrhunderte hindurch in nationalem Glanze die Banner Bayerns, die Banner Wittelsbachs voranflogen. Dies ist nun schlichtermaßen unwahr. Man wird wirklich nicht behaupten können, dass das wittelsbachische Banner nun in den deutschen Osten geflogen sei. Zwei Jahre nach dieser Rede hat Ficker nun mit einer Reihe von Vorträgen geantwortet, die dann alsbald auch publiziert worden sind. Ficker hat Sübels Verurteilung der Kaiserpolitik als anachronistisch verworfen. Er hat das getan, was auch dem Ranke-Schüler Sübel gut angestanden hätte, denn er hat sich darum bemüht, anachronistische Maßstäbe des Urteils zu vermeiden. Wollte man annehmen, dass die Prinzipien des Historismus damals allgemein anerkannt gewesen wären, dann hätte die Sache mit dieser Äußerung Fickers eigentlich ein Ende haben können. Tatsächlich war das nicht der Fall. Sübel hat ein Jahr später geantwortet und auf seiner Position beharrt. Noch deutlicher als in der ersten Schrift stehen sich, wie auf der Bühne Grabbes, Barbarossa auf der einen Seite und Heinrich der Löwe als die Repräsentanten gegensätzlicher Prinzipien gegenüber. Und wenn man genau hinsieht, ich lasse das jetzt weg und spare mir auch das zweite Zitat, stellt man fest, dass Sübel in seinem Eifer auch ganz simple Fehler macht. Das hat man im Übrigen aber zu seiner Zeit schon gesehen. Vor allem, und man hat gesehen, man hat auch damals gesehen, dass das Raisonnement Sübels methodisch weit unter dem Standard seiner Zeit war. So schrieb denn ein Kollege, der Sübels kleindeutsche, welfische, wenn man so will, Sympathien durchaus teilte, nämlich Johann Gustav Dreusen, ein Kollege, der ungeachtet der politischen Sympathie methodisch sehr viel sensibler war als Sübel damals. Noch im Jahre 1862 über Sübels Schrift sie sei einseitig, abstrakt auf eine Petitio Principii gegründet, nämlich auf die, dass der Begriff deutsches Volk ein konstanter, nicht erst ein gewordener, ja vielmehr ein werdender ist. Ich lobe ihn, sagte von Sybel, dass er den ganzen Verlauf unserer Geschichte als auf die Gegenwart gerichtet anschaut, aber ich lobe ihn nicht, dass er den letzten Moment als das Maß aller früher durchlebten Phasen macht. Er übersieht, Sybel, dass jede Phase ihre Politik, das heißt ihre Aufgaben und Lösungen unter den jedesmaligen Bedingungen hatte. Das ist sozusagen das klassische rankische Plädoyer. Ich würde ihm, so schreibt Dreusen, die historischen Schnitzer, die er macht, gern verzeihen, wenn er nur nicht historische Antizipationen machte. Gegen die Indienstnahme der Vergangenheit zu aktuellen politischen Zwecken haben ruhige methodologische Erörterungen, wie man weiß, auch heute wenig Chancen. Damals kam aber hinzu, dass die Debatte um das mittelalterliche Kaisertum vollends aktuell zu werden schien, als Deutschland unter preußischer Führung nicht nur geeinigt, sondern auch zu einem Kaiserreich wurde. Man könnte sich aus der Rückschau geradezu darüber wundern, dass aus dem preußischen König tatsächlich ein deutscher Kaiser wurde und nicht bloß ein Präsident. Präsident war ja noch der Titel des preußischen Königs als Haupt des Norddeutschen Bundes gewesen. Man kann sich darüber wundern, denn gegen die Erneuerung des Kaisertums liefen ja nicht nur die Nationalliberalen Sturm, und das heißt die Vertreter des größeren Teils der öffentlichen Meinung, nicht nur das. Der künftige Kaiser selbst scheute vor dem neuen Titel zurück. Er hatte das Gefühl, dass sein ererbter preußischer Königstitel unter dem neuen Titel leiden würde, und dieses Gefühl hat ihn ja dann auch nicht getrogen. Auf der anderen Seite traute man, und zwar ebenfalls zu Recht, dem Kaisertitel die integrierende Kraft zu, welche nötig war, wenn Süddeutschland wirklich gewonnen werden sollte. Umso wichtiger war es dann aber, darauf zu beharren, dass es sich bei dem neuen Kaisertum, welches die Proklamation im Jahre 1871 ausdrücklich mit dem 1806 erloschenen Kaisertum verknüpfte, man bezog sich damals ausdrücklich auf das alte Kaisertum, umso wichtiger, sage ich, war, dass man deutlich machte, dass das neue Kaisertum eigentlich doch ein Kaisertum im Verständnis Heinrich von Sybels war. Die Fortführung der Debatte um die deutsche Kaiserpolitik hatte also den Effekt, die dem gewollten und geschaffenen deutschen Nationalstaat entgegenstehenden Komponenten der neuen Kaiserwürde gewissermaßen unschädlich zu machen oder sie zu leugnen. Obwohl die Debatte um die Politik der mittelalterlichen Kaiser, wie eben schon gesagt, noch bis weit in unser Jahrhundert fortgesetzt werden sollte, hat sie ihre politische Relevanz, so denke ich, doch rasch verloren. Wie Kaiser Wilhelm I. befürchtet und die Protagonisten des neuen Kaisertums vorausgesagt hatten, die Gewalt, welche der Kaisertitel über die Gemüter ausübte, war groß. Das kaiserliche Deutschland drängte die Einzelstaaten, zumal seit dem Regierungsbeginn Wilhelms II., zurück. Und dieser Herrscher war tatsächlich zunächst und vor allem nicht ein König von Preußen, sondern ein deutscher Kaiser. So hatte es eine gewisse Konsequenz, wenn dieser Wilhelm II. Den Versuch unternahm, in der Historienmalerei und vor allem in Denkmälern seinen Großvater Wilhelm I. als Barba Blanca feiern zu lassen, Barbarossa und Wilhelm I. auf eine fast typologische Weise miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise den Untertanen zu suggerieren, dass mit der Begründung des neuen Reiches die alte, durch das Gedicht Friedrich Rückerts so populär gewordene Sage vom schlafenden Kaiser im Kyffhäuser nun ihre Erfüllung gefunden hatte. Wenn sich die deutschen Veteranenvereine zusammenfanden und auf dem Kyffhäuser, also am Ort der Sage, dem schlafenden Barbarossa und zugleich dem siegreichen Wilhelm I. ein bombastisches Denkmal setzten, dann schien der alte Streit um Ghibellinen und Guelfen angesichts der machtvollen Popularität des neuen Kaisers und seines Reiches gegenstandslos geworden zu sein. Auf der anderen Seite, und das soll nur die letzte Beobachtung sein, ich bin in 2 Minuten fertig, auf der anderen Seite fällt auf, dass Barba Blanca, Sie sehen das übrigens auf dem letzten Blatt, da habe ich zwar nicht das, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, bitte vergessen Sie das letzte Blatt, also, auf der anderen Seite fällt auf, dass Barba Blanca auf dem Kyffhäuser, nicht hier, auf dem Kyffhäuser, keine Krone trägt, sondern vielmehr einen preußischen Helm. Und das lässt sich verallgemeinern. Anders als auf diesem Denkmalsentwurf trägt der Kaiser nur selten, der neue Kaiser, nur selten jene Krone, die Sie hier sehen können und die der mittelalterlichen Reichskrone nachgebildet ist. Meistens trägt er einen Helm. Ist das nun die Bevorzugung der Krone vor dem des Helms vor der Krone etwa eine Erinnerung an jene Sentimentalitäten, die Wilhelm I. vor der Kaiserwürde hatten zurückschrecken lassen? Ist die unkaiserliche Kopfbedeckung der Helm hier nicht zu verstehen? Der Helm, der, wie gesagt, die Krone überwiegt, hatte einen Grund, der zugleich schwerer wog und einfacher war. Er besteht einfach darin, dass es die Krone des neuen Reiches nicht gab. Die Krone des neuen Reiches war niemals über das Stadium eines Modells hinausgekommen. Wollte man in diesem nicht ganz marginalen Sachverhalt einen höheren Sinn sehen, so könnte man vermuten, dass die eigentlichen Probleme Deutschlands im 19. und frühen 20. Jahrhundert doch wohl von anderer Art waren, als die polemische Erinnerung an das mittelalterliche Kaisertum vermuten lassen könnte. Aber wir Historiker haben es nicht nur mit eigentlichen Problemen zu tun, nicht nur mit Fragen erster Ordnung, und oft lassen sich die Fragen erster Ordnung von den nachrangigen gar nicht eindeutig trennen. So sollte man, denke ich, die nationalhistorischen Stereotypen und Mythen nicht unterschätzen und sich nicht nur, ganz im Sinne dessen, was Sie gestern gesagt haben, Herr Elze, sich nicht nur für das Mittelalter interessieren, sondern auch für dessen Verwendung in neuerer Zeit, zumal man darin dann manchmal auch noch einen Spiegel für unsere eigene Beschäftigung mit dem Mittelalter und jene Irrtümer, die uns unsere Nachfahren hoffentlich nachweisen werden, sehen kann. Vielen Dank. Non sono niente, non sono medievista, non sono neanche un esperto dell'Ottocento, mi trovo molto in difficoltà a riassumere questa ottima relazione del professor Bockmann, che è riuscito a collegare in maniera, secondo me, magistrale proprio una considerazione di tipo storico-storiografico classica con invece continui richiami alla produzione di tipo letterario, anche più semplicemente propagandistico, che si è sviluppata nel corso dell'Ottocento. Tenterò di richiamare appunto quelli che mi sono apparsi gli elementi principali della sua relazione, ma sicuramente commettendo molti errori e anche tralasciando molte cose. Quello che è importante è il punto di vista metodologico, che è stato ribadito anche alla fine del professor Bockmann, con cui egli ha anche cominciato, cioè la considerazione della ricerca storica come di un elemento importante nella costituzione del quadro culturale in senso largo di un'epoca, in modo particolare dell'Ottocento. Se per l'Ottocento la storia è un fatto importante, in modo particolare è importante la storia del Medioevo per l'Ottocento. All'interno poi della storia del Medioevo è stato per la Germania l'epoca imperiale, la Kaiserzeit, quella che ha richiamato la maggiore attenzione, quindi nell'ambito che va dalla fine dei Carolingi alla fine di Stauffer. Però anche all'interno di questa epoca imperiale sono stati gli Stauffer a essere particolarmente privilegiati. E all'interno ancora di questo, quindi c'è un procedimento a zoom molto rapido ma molto interessante, convincente, all'interno di questa dinastia ancora è un particolare rapporto, quello che tiene campo e comunque quello su cui Bockmann ha concentrato praticamente la sua attenzione, cioè il rapporto fra Barbarossa e Enrico il Leone. Bockmann si è poi chiesto come mai, perché, cioè le ragioni, quali fossero le ragioni di questa prediligenza della riflessione storica tedesca per questo periodo, per questo rapporto, e ha portato una serie di considerazioni che hanno a che fare sia con la diciamo così, con il rinnovamento metodologico che in campo storiografico è intervenuto dal punto di vista della critica dei testi e così via, e anche hanno a che fare con invece aspetti di contenuto dell'epoca appunto degli Stauffer, relativi ai problemi, alle questioni e agli ideali più importanti che nell'Ottocento tedesco appunto valevano, come quelli della unità nazionale, della grandezza nazionale. Un appunto di metodo interessante è stato quello di distinguere tra le manifestazioni letterarie di questo mito imperiale e le manifestazioni invece proprie delle arti figurative, le manifestazioni figurative. Qui c'è una interessante considerazione che va fatta, nel senso che quando Federico viene rappresentato in un quadro, in un monumento oppure su teatro, veste sempre con indumenti, porta sempre simboli o comunque successivi rispetto alla sua epoca e che sono propri del tardo medioevo, addirittura del XVI secolo. Barroso appare sempre in costumi più tardi rispetto alla sua epoca, questo può voler dire appunto come il suo mito fosse capace di comprendere, di rappresentare tutta quanta la storia medievale, come la storia medievale, anche tardo medievale, come appunto storia d'impero e storia capace quindi di dire all'Ottocento ciò di cui l'Ottocento tedesco aveva bisogno. Il punto di partenza storiografico continua a essere naturalmente la storia di Raumer, su cui già ieri abbiamo sentito molte cose. Le Fragestellung, le problematiche stanno alla base, che costituiscono questa Stauffergeschichte, questa storia degli Stauffer, sono i due appunto paradigmi che già nel titolo dell'azione di Bockmann sono ben evidenziati, cioè Ghibellini o Guelfi, politica italiana o politica orientale. Il referente invece letterario a cui il professor Bockmann ha fatto riferimento come primo, accanto per spiegare anche in qualche misura Raumer, comunque accanto all'aspetto storiografico di Raumer, è questa poesia di Friedrich Rickert del 1817 che abbiamo letto, che c'è lì in questa appendice di fonte, e con questa poesia inizia questo mito di Federico, del suo sonno, della sua immortalità, il mito di Federico diventa con questa poesia mito nazionale. Secondo documento letterario è la raccolta dei fratelli Grimm, che inizia con il richiamo dei tanti racconti esistenti sul mito di Barbarossa. Ancora viene da queste letture una immagine molto precisa di Federico come non più come l'imperatore in generale, ma come l'imperatore della nazione tedesca, come l'imperatore per un tempo migliore, un imperatore per i tedeschi e solo per i tedeschi. Quindi allora in questo senso il professor Bockmann richiamava anche l'osservazione che aveva già fatto ieri a proposito del Reich ottocentesco e della prospettiva politica del Reich ottocentesco come un impero che in realtà però non è altro che la realizzazione storica dello Stato nazionale tedesco. Quindi questo è un po' il leitmotiv, mi pare, della sua lettura. Il 23, il secondo volume della storia di Raumer, si dedica a Barbarossa Bockmann ha dedicato molta attenzione a spiegarci, illustrarci come Raumer lavora e che cosa porta di nuovo rispetto appunto alla figura di Federico. In realtà sembra proprio che Raumer, dunque tanto la sua fonte principale, se non esclusiva, è sempre Ottone di Frisinga, ma in realtà Raumer non si pone nei confronti di questa fonte una serie di problemi e tutto, appunto, molti punti che sono costitutivi di questo mito federiciano, come appunto relativi sia alla sua elezione, sia al viaggio da Francoforte a Aachen, sia all'incoronazione soprattutto, sono da Raumer trattati in maniera cioè non critica, molto poco critica. Ma però ne viene fuori un'immagine che è un'immagine probabilmente voluta, mi pare di aver capito che, comunque mi è interessato molto questo rilievo, che l'immagine che emerge di questo Barbarossa di Rauma è l'immagine di un sovrano che rappresenta una statualità astratta, quindi una statualità già moderna, già capace di essere usata, impiegata dentro a un secolo come il XIX secolo, che sui problemi dello Stato ha evidentemente un certo tipo di attese e così via. Altro elemento letterario importante sono le due tragedie di Christian Grabbe, che se non ho capito male sono del 1829 e poi di un anno o pochi anni successivi, ma questo mi è un po' sfuggito. La prima è su Federico Barbarossa, la seconda è su Enrico VI. Qui abbiamo di nuovo questo ricorrente appunto conflitto, comunque contrapposizione, insomma, questa duplicità, no, del mito che si presenta in continuazione e che continua a tagliarsi molto bene a quelle che sono le esigenze principali della politica tedesca di quest'epoca o anche successivamente, come vedremo. E Barbarossa viene presentato, sembrerebbe, da Grabbe in maniera molto consapevole come, non certo come titolare di una politica imperialistica di conquista di terre al sud e così via, semmai al contrario come il difensore, colui che lotta per la libertà dello spirito contro la Chiesa che la oscura. Quindi Barbarossa come precursore di Lutero da una parte, o anche per certi aspetti suggeriva, mi pare, Bockmann, come preparatore, apripista addirittura della Prussia e del suo ruolo vincente nella questione imperiale tedesca. Il passaggio poi di nuovo, appunto, questo metodo io lo sottolineo ancora, mi sembra molto bello e molto ben giocato, usato da Bockmann, dal piano letterario al piano invece storiografico, con il richiamo della polemica su cui già ieri siamo un po' soffermati, fra Heinrich Zibel e Julius Ficker, che è una polemica storiografica ma insieme molto concreta, cioè riferita all'atteggiamento che l'esercito della Lega tedesco doveva tenere nei confronti dell'intervento dell'Austria in Italia, eccetera. Ecco, su, nel 59. Ecco. Quindi questo, anche questa polemica storiografica si svolge con gli esiti che sono noti, e su questa poi si innesta successivamente ancora anche Droysen, che nel 62 interviene a proposito di Zibel, accettandone solo in parte il contributo, invece per altri aspetti criticandolo aspramente. E io credo che anche qui sarebbe interessante seguire un po' certi discorsi che sono già emersi ieri, cioè in che misura delle considerazioni di tipo metodologico o anche delle critiche che per esempio Droysen fa dal punto di vista metodologico a Zibel si combinano con delle invece questioni che sono questioni di tipo eminentemente politico. Ecco, io direi che anche questo per me almeno è un tema molto importante. Qui siamo veramente un po' arrivati alla fine, l'ultimo brano della sua relazione, il professor Bockmann l'ha dedicato alla considerazione di che cosa sia successo di questo mito nel, con Guglielmo II, e qui appunto ha richiamato il fatto che Guglielmo II cerca di utilizzare il mito di Barbarossa riferendolo in modo esplicito al padre, cioè al nonno, Guglielmo I, e per esempio appunto proponendo che Guglielmo I venisse considerato e chiamato e onorato come Barba Blanca, quindi in questo senso proprio. E c'è questo monumento proprio sul luogo a Kufhäuser, in cui vengono onorati contemporaneamente Barbarossa e Guglielmo I. Però la cosa interessante è che in questo monumento Guglielmo I non reca l'elmo, cioè non reca la corona imperiale in testa, ma l'elmo prussiano. Ecco, e questo è un fatto appunto molto significativo proprio a livello di immagine, a livello di modello, a livello di mito, perché probabilmente può contribuire a dare una risposta ulteriore al significato che questo mito imperiale ha avuto nel corso dell'Ottocento e che appunto, come ho detto prima, il professor Bockmann ha sempre cercato di ricondurre a una dimensione, a un significato, appunto a una dimensione più nazionale che non invece ecco, di tipo più largo. Non so, credo di... A questo punto credo che si può invece aprire la discussione, abbiamo come ieri fino a l'una tempo, non molto, ma però, però andremo avanti un po' nel pomeriggio. Se tu mi aggiungi. Il professor Vanzucca. Damit das Franz Gera von hinten vorgeholt hat, möchte ich doch hier ein paar Worte sagen. Zunächst zu der Frage des Helms und der Krone. Sie haben mit Recht gesagt, es hat ja dann überhaupt keine Kaiserkrone des Zweiten Reiches gegeben. Es ist aber die Tatsache, dass die Krone die Geschichte geheiligte und von Mythen umgebene Krone sich ja eben in Wien befand und es ja natürlich schwierig war, dann dem Kaiser Wilhelm die in der Wiener Schatzkammer liegende Krone sozusagen am Denkmal aufzusetzen. Das war eine Sache. Und wenn ich schon beim Worte bin, dass ich hier als einer der Ältesten, wenn nicht vielleicht der Älteste, so möchte ich darauf hinweisen, dass ich in der Zwischenkriegszeit eben gerade in Wien an der Wiener Universität noch diesen Staufer-Mythos sehr lebendig von meinen Lehrern noch erlebt hat. Wenn ich an meinen Lehrer Hans Hirsch denke, der 1878 geboren, 1940 gestorben ist, so freuten wir uns immer darauf, das war von einer höherer Studentengeneration zur anderen gegeben, dass wenn er zum Ereignis der Hinrichtung Konradins in Neapel kam, ihm die Tränen in die Augen traten und manchmal die Stimme vom Schluchzen erstickt war. Und einmal in einem Mitgliederzimmer des Instituts für Geschichtsforschung, wie mein Schweizer Freund Professor Schwarz, heute also auch schon emeritierte Dietrich Schwarz, der numismatische Interessen hatte, über Goldmünzen saß und Hirsch kam und fragte, was sind das für Goldmünzen, sagte er, das sind von den Anjou. Er dann wütend sagte, was, so auch Goldmünzen haben sie geprägt, diese Mistviecher, weil das also für ihn eben der Inbegriff des Bösen gewesen ist. Andererseits war dann, wenn er von der Begegnung